Gut, ja, ihr befindet euch, also Eimer und Rachel befinden sich soweit in diesem Essspiele-Tralala-Zimmer. Es knistert wieder ein kleines Feuerchen. Zwitschal setzt sich, steht dann aber sofort wieder auf und möchte euch sofort einen Drink anbieten aus der Minibar. Meint dann, was kann ich euch? Entschuldigt, es ist wie verhext, ich sage es euch. Wir wollten doch eigentlich hier nur ein schönes Festchen feiern. Und eine nach der anderen Sache geht hier schief. Habt ihr eine Ahnung, was an diesem Tage eigentlich los ist? Setz dich erstmal bitte. Was mögt ihr denn trinken? Charlton, Was gib wäre ich denn mir sonst bitte ein anders? Wasser und für dich selbst ein Whisky. Ach, das ist eine formidable Idee. Und er macht sich das soweit fertig, nimmt seinen Whisky, macht er sich fertig, so ein ähnliches Whiskyglas, dann macht er Wasser rein, schaut einmal zu Alma, ob sie auch, während er eingießt, ob sie auch irgendwas möchte. Und sie macht anscheinend nichts. Und dann Was? alles gut, Mir alles einmal gut. leckt. Und Einmal leckt geworden. Nee, also ich nehme ja auch ein Wasser. okay. Macht das soweit alles fertig und setzt sich dann zu euch am Tisch, stürzt diesen Whisky völlig ohne Genuss runter und setzt dann erneut an. Könnt ihr mir sagen, was haben wir denn getan, dass dieser Tag so vermaledeit laufen muss? Charlton, es liegt nicht an euch oder an eurer Familie. Als wir im Wald waren, habe ich etwas gespürt und auch etwas gesehen. Dort in dem Wald, Charlton, dort ist es nicht sicher. Ja, Ich weiß nicht. Wildschweine, ich sage es ja. Ich rede nicht von Wildschweinen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich betone es. Ich weiß es nicht, aber es sind definitiv keine Wildschweine und es sind vielleicht auch keine normalen Tiere, wie man sie aus dem Wald kennt. Also tollwütige Wiesel. Oder wie? Nun, nein, ich denke, es sind Kreaturen aus der Dunkelheit, die im Wald nach Er Opfern muss suchen. etwas auflachen. Das hat meine Gute. Nun, also, zu scherzen, das habt ihr ja immer noch. Schalten, ich weiß, ihr seid ein Mann der Wissenschaft und ihr Ja, habt hier und dort naja. eures Wald. Ihr seid ein konservativer Mann und habt hier und dort eure Zweifel. Aber vertraut mir, ich wandle schon mein halbes Leben zwischen den Welten und dieser Wald, dort ist weitaus mehr als nur Wildschweine. Und ihr meint, das wäre mir nicht aufgefallen in der ganzen Zeit, wo ich hier wohne? Ich schaue ihn leicht verdutzt an. Nun, auch ich war unter Umständen einige Male im Wald und habe natürlich gejagt. Nicht umsonst hängt hier und da mal ein Fell oder eine alte Donnerbüchse hängt so weit im Flur. Ich Sir Charlton, meine. wir haben diese Wesen gesehen und wir haben Grund zu der Annahme, dass sie sich nicht einfach so zeigen. Wenn sie gesehen werden, dann wollen sie entweder gesehen werden oder sie haben einen bestimmten Grund, sie suchen nach einer Person oder ähnlichem. Ich glaube nicht, dass man sie einfach so, wenn man ganz normal dort spazieren geht, sieht. Aber wir haben sie gesehen und wir haben viele von ihnen gesehen. Mary hat sie auch gesehen und sie hatte sehr große Angst vor ihnen. Ich muss jetzt einmal noch mal genauer nachfragen. Das ist aber nicht einer eurer üblichen Scherze, die ihr mit einem armen alten Mann so treibt. Nein? Ich glaube nicht, dass ich euch jemals einen Streich gespielt habe. Nein. Ich dachte Nun, vielleicht, um die Charlton, das wohl. Situation aufzulockern, vielleicht nach dem ganzen Stress Sir und Charlton, Tochter. habt ihr Rachel nicht öfter schon wegen Angelegenheiten befragt, die nicht so Ja, ganz üblich aus der waren, sage ich mal? Geisterwelt. Nun, den Ja. einen oder anderen Handelsabschluss musste ich natürlich auch mal mit meiner Beraterin aus der Geisterwelt, natürlich einmal auch soweit klären. Natürlich. Wenn ihr an diese Geister glaubt, warum haltet ihr es für unmöglich, dass dort Wesen in diesem Wald sind, die ja wir vielleicht bisher nicht kannten? Was soll es denn sein? Erklärt mir doch mal, was habt ihr denn gesehen? Charlton. Nun, ihr wisst ja, es gibt Geister und Wie soll ich das erklären? Wir spirituellen Menschen geben nicht all unser Wissen preis, denn wenn wir es erzählen würden, würde man uns wahrscheinlich eh nicht glauben. Aber habt Vertrauen in mir, in meine Kräfte und in mir als Person. Vertraut mir, dort im Wald, da sind Wesen, die sind nicht von dieser Erde. Ja. Die kommen aus einer anderen Dimension und sie sind nicht gut. Die möchten jeden, der in den Wald geht, schaden. Und Mary ist in den Wald gegangen. Wir befürchten, dass diese Wesen sie vielleicht verfolgen werden. Wunderbar. Das ist ein sicheres Haus. Ich wohne schon seit Ewigkeiten hier. Meine ganze Familiengeneration wohnt hier schon ewig hier. Und was soll mir auf meinem eigenen Haus und Grund zur Gefahr laufen? Und selbst wenn dort ein Wesen wäre, nehmen wir das einfach mal an. Selbst dann kann ich ganz bestimmt mit meiner Donnerbüchse noch den einen oder anderen, wenn ich einen Bär erschießen kann, dann kann ich bestimmt auch, was auch immer jeder meint. Könnt ihr auch einen Geist erschießen? Nun, dann hätte ich natürlich meinen geistigen Beistand hier. Und ihr dieser wisst doch rät euch ganz dringend, auf ihren Rat zu hören. Mary muss von hier weg. So ist es. Sie ist hier nicht sicher. Also was genau ist denn euer... Was meint ihr denn? Wir sollten Mary unbedingt von diesem Wald und auch aus diesem Haus fernhalten. Nur für ein paar Tage, dass sie sich beruhigen kann. Dass sie nicht diese Visionen und Albträume von diesem Wesen bekommt, die wir übrigens im Wald ebenfalls gesehen haben. Währenddessen du das sagst, steht Gisela außen vor einem der Fenster und streut Salz auf die Fensterbank. Ihr könnt es jetzt sehen, euch gegenseitig. Achso, ich würde das Salz von innen auf die Fenster brechen. Achso, ja gut, du kannst ja dann reinkommen und dann... Ja. Das Zimmer wäre jetzt als nächstes dran. So. Mhm. Okay. Ich würde so, aber ohne was zu sagen, nur so mit der Hand kurz winken und dann weitermachen. Ich würde ja nicht stören bei ihrem Gespräch. Okay. Sunshine meint dann... Also ihr meint, sie sollte hinfort. Nur für ein paar Tage, bis sich die Lage beruhigt, bis sie sich stabilisiert hat und wir ganz, ganz genau wissen, was die Gefahr ist. Oh. Das klingt nun ja generell nicht nach Torheit. Das gebe ich zu. Egal, ob jetzt dort kleine, was auch immer, tollwütige Wiesel oder sonst irgendwas lauert. Allerdings haben wir auch nie so ganz geklärt, woher diese Aussagen kämen, dass meine wertvolle Tochter soweit ermordet werden soll. Und sie dann einfach, ja, deswegen war der ja... Deswegen solltet ihr ja herkommen. Es ist nie so ganz geklärt gewesen, und sie jetzt einfach in die große Stadt zu bringen. Dann finde ich greifbarer die Gefahr, die Gefahr gegenüber meiner Tochter, dass sie Bedrohung ausgesprochen wurde, als irgendwelche Tiere im Wald oder seien es Geister. Doch was macht eigentlich eure. Was macht. Gisela, was machst du da? Ich sichere das Haus ab vor Geistern und anderen Wesen der Dunkelheit. Und das bedeutet, ihr habt ebenfalls diese Dinge gesehen? Ja, leider. Wir haben sie alle gesehen. Nun, aber wie sollen wir eine schwangere, verletzte Mary in die Stadt schaffen? Mit dem Auto. Ist das Auto noch funktionstüchtig? Habt ihr nicht zwei Autos? Also gibt es da nur dieses eine Auto? Und das eine noch. Das eine von Tony Biggs zum Fahrer, ja. Natürlich. Dann sollte er... Das wäre eine vielleicht Idee. Vielleicht an einen Ort, wo... Ja... Ach, sie müsste ins Krankenhaus natürlich. Sie müsste natürlich ins Krankenhaus. Gott, wer weiß, was noch an Schaden in ihr schlummern nach dem Unfall. Ich meine, sie hat eine Platzwunde am Kopf. Da sollte sie auf jeden Fall ins Krankenhaus. Ja. Ja, ja, das ist eine Idee. Ja, ihr habt recht. Es ist alles so schief gelaufen. Es ist alles so schief gelaufen. Dabei wollte ich eigentlich nur ein schönes Fest mit euch feiern. Und dann all diese Schererei und dieses Ganze. Und das gestern Abend, wo der arme Junge noch totgeprügelt werden sollte. Von Hugh. Ja, ihr habt recht. Ihr habt recht, ihr habt recht, ihr habt recht. Wir bringen meine Tochter mit dem Auto ins nächste Krankenhaus. Das dauert natürlich ein bisschen, aber dort ist sie wahrscheinlich besser aufgehoben. Und ja, in der Zeit... Vielleicht wäre es gut, wenn sie da ja für ein, zwei Nächte bleibt und vielleicht können wir in der Zeit noch mehr herausfinden. Das ist eine gute Idee. Ich werde sogleich Tony und Sarah auftragen, die Gute rüberzufahren. Wir kommen auf jeden Fall mit ins Krankenhaus. Jetzt überlege ich, passen denn alle so weit ins Auto, wenn wir sie legen wollen? Ich sage mal, einer von euch könnte bestimmt noch mitfahren. Das, oder vielleicht sogar zwei, aber alle drei. Aber warum müssen denn die Bigs beide fahren? Ja, eben. Ah, gut, okay. Wenn Sarah natürlich, wenn ihr alle drei unbedingt mit wollt, ja, wir sollten das, könnt ihr auf sie aufpassen. Wir sollten das Krankenzimmer auch absichern. Ja. Ich werde es mit meinem Leben verteidigen. Ihr meint, die Geister könnten sogar bis in dieses Krankenhaus fahren? Ja, natürlich. Aber ihr meint, der Herr der Geister ist hier? Naja, wir wissen das ja wissen nicht. Wir nicht. Ja, wir wissen nicht, was genau dahinter steckt und so müssen wir halt auf Nummer sicher gehen. Na gut. Sei es drum, wie ihr sagtet, dann fahrt ihr mit Mary und Tony soweit in das Krankenhaus und ich werde mich darum kümmern, dieses Haus irgendwie abzusichern, wenn ihr das meint. Vielleicht solltet ihr auch zugleich dann noch der Polizei Bescheid... Ach, verdammt, das geht natürlich nicht. Was sollen wir denen denn sagen? Dass fremde Geister in den Wald gefahren sind und da von der Morddrohung kann ich natürlich auch nichts erzählen. Ja, aber vielleicht findet ihr irgendwen in der Stadt, der uns da dementsprechend weiterhelfen kann. Und sei es irgendwelche alten Kriegsveteranen, die für ein paar Mark sich dementsprechend hier postieren würden. Sei es drum. Für die Sicherheit meiner Tochter und unserer Sicherheit sollten wir dementsprechend vorsorgen. Und ich werde sogleich los Toni Bescheid geben. Und gib mir einen kleinen Moment, vielleicht packt er ein paar Sachen, ich gebe ihr kurz Bescheid. Wir treffen uns dann draußen, auf dem Hof. Mhm. In Ordnung. Okay. Ich packe etwas von dem Salz ein, ne, in meine Tasche. Er verlässt auch währenddessen das Zimmer aus. Ihr wolltet noch irgendwas von ihm und dann... Eine Sache wollte ich noch, bevor wir losfahren. Er hält inne? Und zwar... Nee, nicht von ihm. Achso, also nee, dann hält er nicht inne. Bevor es losgeht einfach, wollte ich nur was anmerken. Und zwar würde ich gucken, ob ich die Bücher mitnehmen kann. Das ist eine gute Idee. Ja, du kannst soweit die Bücher von oben mitnehmen. Ich würde auch keinem sagen, dass ich die mitnehme. Also jetzt vielleicht der Alma und Gisela, aber jetzt nicht der Mary oder jemand anderes. Sag das mal bestimmt, ob du den beiden das sagen würdest oder nicht. Du musst dich jetzt entscheiden. Ich würde jetzt wenn ich die alleine treffe, sage ich das auf jeden Fall. Wenn jemand dabei ist, werde ich gar nichts sagen. Der sitzt noch im Raum. Gehen. Ihr könnt euch jetzt absprechen. Ihr sitzt jetzt alleine in dem Raum, ihr könnt euch noch absprechen. Alles klar, dann sage ich, ich werde auf jeden Fall gleich mal hochgehen und die Bücher mitnehmen. Vielleicht finden wir in der Stadt jemanden, der uns mehr darüber erzählen kann. Ja, das klingt gut. Vielleicht, also als ich vorhin in der Küche war, war ja auch Brigitte dort. Und davon mal ab, dass sie einfach sehr unsympathisch ist, war mir das alles doch etwas seltsam. Vielleicht, bevor wir abreisen, vielleicht haben wir die Möglichkeit, in der Zeit, wo sie arbeitet, in ihren Privaträumen zu schauen, ob wir irgendwas entdecken. Oh, Herr Brigitte. Dann sollte jemand Brigitte ablenken. Ja, auf jeden Fall. Und auch vielleicht den Sohn? Ja, der sitzt ja auch in der Küche aktuell. Also, ich war vorhin schon mal da, das könnte ich vielleicht machen. Und ja, du dann hast ja einen guten Draht zu Sean. Genau, und dann könnte Rachel die Bücher holen und du, Alma, du könntest vielleicht nachschauen in Brigitts Gemächern, Brigitts Zimmern. Das ist eine gute Idee. Das machen wir so. Okay, also teilt euch quasi auf wieder. Wir sollten etwas vereinbaren, also sobald. Falls Brigitte aus irgendeinem Grund die Küche verlassen will und Richtung, also ihr Zimmer ist oben, oder wie ist das? Nee, das ist direkt gegenüber von der Küche. Oh. Ah, okay. Also sobald sie auf den Flur gehen will, solltest du irgendwas machen. Entweder, weiß ich nicht, vielleicht einen Topf fallen lassen oder irgendwas, um sie abzulenken. Und dann eben auch entsprechend Krach machen, dass ich das merke und mich dann aus dem Zimmer sofort entfernen kann. Ganz kurz, wir haben hier so ein bisschen Knacken bei dir in der Leitung. Ich mache einmal kurz Aufnahmestopp. Gut. Ja, ich würde dann in die Küche gehen. Mit dem Topf und dem restlichen Salz. Hast du das überall verteilt schon? Sag du es mir, ob ich das in der Zeit geschafft habe. Ja, du kannst halt schon... Ist ja vielleicht auch jetzt nicht mehr so wichtig, denke ich mir, weil wenn Mary eh ins Krankenhaus geht, dann... Gut, du hast auf jeden Fall angefangen, du hast vielleicht jetzt die oberen Stockwerke, hast du wahrscheinlich nicht geschafft, so, aber du hast unten, bist du schon ziemlich rundherum mal so gegangen. Ja. Okay, ja, dann würde ich jetzt zur Küche gehen. Okay, Topf. Der Topf, ist, da ist natürlich noch einiges drin. Was ja, ein bisschen was habe ich aber auch in meine Taschen gesteckt. Nicht viel, aber so, dass ich das mitnehmen kann ins Krankenhaus mit dem Salz. Ah, ach so. Also hast du jetzt einfach Salz in den Kippen. Mhm. Hm, okay. Ja, du machst die Tür auf und ein ähnliches Bild wie vorhin auch. Du siehst halt Sean wieder in der Ecke sitzen soweit. Der immer noch mit irgendwas spielt. Keine Holzpuppe mehr, aber irgendwie eine Runkelrübe. Der spielt er. Anscheinend. Runkelrübe. Ja. Und meinetwegen auch mit der Tomate, wenn ich das. Nee, ist schon okay. Hallo, ich bin's wieder. Ich wollte nur den Topf zurückbringen mit dem restlichen Salz, weil so viel Salz habe ich natürlich gar nicht gebraucht. Aber ich wollte jetzt nicht. Sean hat sich so viel Mühe gegeben und wir brauchen ja nur ganz wenig für die Drinks. Und Brigitte dreht sich um und versucht so einen Blick in den Topf zu werfen, wie viel Salz da wirklich raus ist. Kannst du das sehen? Ja, wenn sie reinguckt, kann sie es sehen. Ja, so von der Distanz her so. Ja, ja, ich zeige dir das. Für welchen Drink genau hat der was? Das war irgend so ein ausländischer Name, den habe ich mir nicht gemerkt. Ah, okay. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich auf dem Weg hierher ein bisschen was verschüttet habe. Ich bin so tollpatschig, da kann ich einfach nichts gegen machen. Sean kommt dir schön entgegen und will dir den Topf aus der Hand schon reißen. Und meint, hallo, bist du fertig? Ja, ich muss auch mal auf den Topf. Oh, aber doch nicht auf den, oder? Der wird doch hier in der Küche noch benutzt. Weiß nicht. Mama? Und er guckt so ein bisschen zu seiner Mama und sie schüttelt nur mit dem Kopf. Sean, vielleicht möchtest du mir sagen, was du gerade so machst? Oder hilfst du deiner Mutter in der Küche? Was kocht ihr denn beide Schönes zusammen für heute Abend, Sean? Achso, Sean, hast du das? Sean meint, ich weiß nicht, vielleicht Rostbraten? Würstchen? Also ich habe mich ja schon immer fürs Kochen interessiert. Ich glaube, als Hausfrau ist es ja auch ganz normal, dass man sich... Und ich wollte immer mal in so einer Küche hier sein und mir das alles mal angucken. Was ist mit Mary? Ja, Mary hat sich jetzt oben hingelegt. Die möchte einfach jetzt ein bisschen schlafen. Brigitte horcht unmittelbar auch mehr zu. Also das war ja heute auch wirklich, wirklich aufregend, aber ist ja alles, ich meine, das junge Mädchen ist einfach ein bisschen ausgerastet, dachte, wie die jungen Dinger halt so sind. Aber macht euch keine Sorgen, ihr wird es schon bald besser gehen, sie hat sich oben hingelegt. Brigitte fragt dann, was ist denn eigentlich mit ihr? Ja, also wenn ich das wüsste, sie ist einfach ein bisschen durchgedreht. Die jungen Leute, ich weiß nicht, also... Ist sie nicht mit dem Auto in den Wald gefahren? Naja, sie hatte vor, in die Stadt zu fahren, nehme ich an. Ich weiß es nicht genau, aber sie hat... Ah. Sie hat leider einen Unfall gehabt. Ah. Und ihr geht's aber ansonsten ganz gut. Sie ruht sich jetzt einfach aus. Und sonst hat sie nicht erzählt? Nee. Wieso? Nun, das junge Ding steht kurz vor ihrer Hochzeit. Es kann ja sein, dass sie irgendwas erzählt hätte. Ich glaube, sie ist einfach nur ein bisschen durch den Wind deswegen. Nun, das scheint die Gönnweiz ja generell etwas zu beschäftigen hier. Ja, anscheinend sind hier einige ein bisschen bindungsphobisch oder so. Aber tja. Das ist ja, ich meine, ich kenne das ja von meiner eigenen Hochzeit. Bist du, sind Sie eigentlich verheiratet, Brigitte? Nein, nicht mehr. Oh, das tut mir aber leid, ich auch nicht mehr. Ich bin Witwe. Ich auch seit längerem. Ja, ich leider auch. Es ist etwas ungünstig gelaufen mit meinem Mann. Oh, er ist tot. Das tut mir aber leid. Was ist denn passiert? Es gab wohl eine Krankheit in seiner Familie, die er nicht gut überstanden hat. Und dann ging er leider von uns. Das ist ja schrecklich. Mhm. Und wie geht der Kerl? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich hat er unseren Sohn fast totgeschlagen. Was? Und er meint dann so, Oh, das... Unangenehm. Da weiß ich jetzt ja gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ach, das ist gut. Er hat schon seine gerechte Strafe bekommen mit der Krankheit. Aber ich möchte mich nochmal bei euch bedanken. Mein Sohn hat mir gesagt, nachdem der zukünftige Gemahl von Mary wohl auch etwas durchgedreht ist, warum auch immer, ihr hättet euch wohl vor meinen Sohn geworfen. Ja, regelrecht. Also, ja, wenn Unrecht geschieht, greift man doch ein, oder Brigitte? Natürlich, natürlich. Also, da muss man natürlich was tun. Deswegen, wenn ich mich irgendwie erkenntlich euch gegenüber zeigen kann, dann lasst es mich nur wissen. Ach, das ist wirklich sehr nett. Also, da soll es nicht bei einem Topf voll Salz bleiben. Also, da bestimmt fällt mir irgendwann was ein. Also, so auf die Schnelle, da ich bin eigentlich ganz glücklich. Du kannst also mit dem, das hat ja jetzt ganz gut geklappt mit dem lockeren Gespräch, du kannst also dementsprechend sie bei der Stange halten und so weiter im Gespräch verwickeln, auch so ein bisschen über Nichtigkeiten. Wir können auch gleich nochmal, wenn dir irgendwas einfällt, worauf du sie noch speziell ansprechen möchtest, können wir da gleich nochmal drauf eingehen. Ich würde gerne nochmal jetzt einen Wechsel machen und zwar zu Alma und Rachel, was die beiden jetzt gerade eben machen. Je nachdem, ja. Ich bin oben und hol die Bücher. Ja, also im Prinzip, Rachel kann die, in einem unbeobachteten Moment kannst du so weit hoch. Du kannst dann die Bücher mitnehmen. Die sind auch immer noch da. Die liegen mehr oder weniger immer noch da so. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie wir das jetzt verstaut hatten, aber schlussendlich die Truhe war immer noch offen. Und da lagen jetzt so offen die Bücher drin. Das heißt, war wohl keiner in der Zwischenzeit oben. Es hat wohl auch nicht irgendwie, also es versucht noch einer speziell zu verstecken. Ja, ihr könnt das einfach, du kannst das einfach mitnehmen, ja. Okay. Dann packe ich das so, also ich trage sie nicht offen durch die Gegend, sondern packe sie in eine Tasche, sodass sie keiner sieht. Und würde dann nach unten gehen und mich in einem der Zimmer begeben, wo nicht Brigitte ist. Ja, du könntest jetzt zum Beispiel wieder in das Esszimmer, in den Salon, wo ihr vorhin eine kurze Besprechung hattet. Ihr könntet kurz in den Salon gehen, wo die Besprechung war zum Beispiel. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Das mache ich. Okay. Gut. Ich überlege gerade eben. Dann hätten wir jetzt eigentlich noch Alma. Und Alma wollte... Ich wollte in Brigittes Zimmer gehen und dann dort mal ein bisschen sneaky gucken, ob ich was finde. Möchtest du noch vorher an der Tür horchen in der Küche, wie es so läuft, oder du stehst jetzt quasi in diesem Flur und die Zimmer liegen... Also ich stehe ja im Flur und da ist direkt die Küchentür und da würde ich mal so ein bisschen Richtung Küche horchen, ob ich da eine normale Konversation vernehme. Ja, du hast drei Leute, die miteinander sprechen. Auch wohl in einem freundlichen Ton und so ein bisschen übliche Küchengeräusche noch. Währenddessen macht Brigitte wohl irgendwie was. Und du könntest, also es klingt so, als ob sie gebunden ist die beiden gebunden wären. Ja, dann würde ich auf jeden Fall in ihr Zimmer gehen. Okay, du kannst die Tür soweit öffnen. Die ist nicht verschlossen. Und jetzt muss ich einmal ganz kurz... das Blatt Papier dafür holen. Du siehst, wenn du die Türe aufmachst, links von dir ein Teppich, da steht ein Schrank dann drauf. Rechts von dir ein langes Bücherregal. Dann vor Kopf zwei Betten, einen großen Schreibtisch mit Fenster zum Genwald. Zwei Anrichten und ein weiteres Fenster, beide mit schweren Vorhängen. Und ein großer Teppich liegt einfach so mitten im Raum. Zwei Betten, das heißt, die schlafen zusammen in einem Raum. Genau. Okay. Gut, dann würde ich du hast gesagt, da ist ein Regal, ne? Das ist ein großes, das steht einmal ein großes Bücherregal rechts von dir, links von dir steht nochmal sowas, das könnte sowas wie ein Kleiderschrank sein. Okay, ich würde einmal in den Schrank gucken. Okay, beim Schrank... ist erstmal unspektakulär. Du hast getrennt die Klamotten anscheinend vom Jean, also Männerklamotten, Arbeitsklamotten und auf der anderen Seite von Brigitte die Klamotten, die Schuhe sind da drin, das, was dir auf den ersten Blick so auffällt. Unten stehen noch so ein paar, weiß nicht, ist so eine kleine Box, so eine Holzbox drin und ja, und so ein paar Hüte sind oben drin. Okay. In so einem Hüte. Fach oben so drin. So normale Hüte, oder? Ja, genau. Okay. Ja, ich würde auf der oberen Ebene würde ich mal so ein bisschen was anheben, gucken, ob da noch irgendwo was hinter ist vielleicht oder so. Du findest, als du die ersten Hüte so hochhebst, so nix. Du findest allerdings in einer der, also du siehst dann, wenn du dich ein bisschen streckst und so, siehst du das auch an der Kante, also im Schrank, hinten drinne, auch eine Linie mit Salz soweit gestreut wurde. Okay. An der Kante irgendwie. Hä? Und du siehst dann auch, nachdem du einen weiteren der zufälligen Hüte soweit abgezogen hast, dass da auch unter einem Bündel verschiedener Kräuter soweit ist. Also, kurze Zwischenfrage, war ich das mit dem Salz? Nein. Okay, gut. Puh. Das wäre okay. Sonst komisch. Verstehe ich das richtig, dass das Salz, also hinter dem Salz ist noch was? Nö, oder? Das ist die Rückwand. Okay. Gut, dann würde ich gucken, ob man die Rückwand irgendwie abtasten kann, ob da was hinter ist oder so. Du kannst nur ganz schwach mit den Fingern halt dran, es ist halt relativ weit oben. Du kannst so ein bisschen drücken, aber da tut sich auch nichts. Willst du noch was anderes gerade untersuchen? Achso, die Küchenkräuter, sagtest du ja. Genau, ja. Also die Kräuter würde ich mir kurz angucken, ob mir das irgendwie bekannt vorkommt. Ja, es sind halt getrocknete Kräuter. Einerseits kennst du das, so typische Dinge aus der Küche, wie Rosmarin oder sowas. Ein paar andere sind aber dabei, die du jetzt nicht direkt zuordnen kannst. Okay. Gut, dann würde ich mich dem Regal zuwenden. Da sind zwei große, das ist ein, du musstest erst so zwei, das ist so eine Schiebetür. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kannst du es halt so aufmachen. Und willst du das alles erstmal einfach aufmachen und reingucken? Ja. Gut, was du siehst soweit, sind auch jede Menge persönliche Gegenstände. Eine Seite gehört wohl anscheinend komplett Schau, weil da irgendwie wild durcheinander irgendwelche Sachen drin sind. Mal ein Stock aus dem Wald, mal irgendwie ein paar Spielsachen. Dann ist da, weiß ich, irgendwie eine Flasche voll mit einem anscheinend, weiß ich, grünen Sirupartigen Kram irgendwie drin. Dann sind da irgendwie Murmeln. Dann sind da ein paar Stifte, so Wachsmalsachen irgendwie sowas. Ganz einfache Billo-Stifte, die schon ziemlich abgeribbelt sind. Und auch so ein paar wenige Blatt Papier. Und die andere Seite, soweit du siehst, halt noch, das ist wohl dann die Ecke von Brigitte. Und das ist halt aufgeräumter. Es ist ein Ordner mit so ein paar Schriftstücken dabei und so ein paar persönliche Sachen. Aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Halt, was man so in einem Schrank aufbaut, ein bisschen Tand auch. Nee, da sind soweit auch keine, also jetzt bis auf mal, wenn du jetzt eins siehst, ein einzelnes Kochbuch oder sowas, ja, schon handgeschrieben ist. Also da ist nichts, was mir irgendwie auffällt, was irgendwie verdächtig, mystisch, magisch, okkult aussieht. Mm-mm. Okay, gut. Dann würde ich einfach mal unter beide Betten kurz gucken, ob da irgendwas drunter liegt. Bachon ist liegen Holzlatten unter dem Bett. Bei Brigitte liegt soweit eine Schachtel unterm Bett, eine Holzschachtel. Dann gucke ich in diese Schachtel rein. Die Schachtel ist hellbraun, ist recht schön geschnitzt und ist nur mit einem einfachen Verschlag gesichert, der aber ohne Schloss ist. Also du kannst einfach so einen Haken an der Seite machen. Und als du ihn aufmachst, findest du ein paar... das sieht so ähnlich aus wie so Prismensteine. Okay. So drei Stück in unterschiedlichen Farben. Auch so ein bisschen gesichert mit so ein bisschen Stoff, damit die halt nicht irgendwie, wenn man das bewegt, halt gleich irgendwo gegenschlagen. Und ja, das sind so drei. Also ich würde sie jetzt am ehesten wie Prismensteine halt haben. Okay. So erklären. Ja, okay. Also das würde ich mir genau einprägen, wie die so aussehen. Mhm. Würde die jetzt nicht mitnehmen, sondern einfach da dann wieder verstauen, so wie sie vorher auch verstaut waren. Dass ich den anderen dann vielleicht auch davon berichten kann. Vielleicht können die irgendwas damit anfangen. Mhm. Ja, genau. Sind auch alle drei von einer hellblauen Farbe, so im ersten Sinne. Das ist so halb durchsichtig und blau. Okay. Ja, also packe ich das wieder zurück, wenn da sonst nichts mehr drin ist in dem Kästchen. Nö, da nicht. Okay, was habe ich noch im Zimmer, was ich anschauen könnte? Da waren noch jeweils zwei Einrichtungen und ein Schreibtisch. Okay, dann gehe ich erst zum Schreibtisch. Da liegt ein größeres weißes Blatt Papier, da ist eine kleine Öllampe soweit. Willst du die Schubladen richtig durchsuchen? Ja. Okay. Ist auch wieder so. Anscheinend teilen die beiden sich den. In den rechten Schubladen von Jean sind wieder jede Menge weitere Stifte, Spielzeug, Dinge, die eigentlich für so. Hat er Bilder gemalt? ja, hat er. Okay, was hat er denn so gemalt? Also, einerseits scheint ihm halt der Wald es angetan zu haben. Er guckt sich. Vielleicht geht er auch da gerne mal. Da ist er öfter, ne? Mhm. Ja, sieht so aus. Also es ist immer wieder ein Thema bei den Bildern. Er hat auch mal das Haus gemalt und die Bewohner und dass die alle aus dem Haus winken und die Pferde soweit. Und einmal hat er ein Stadtbild gemacht. Das sieht aber eher so aus, als ob er die Stadt irgendwie als verrußt oder dreckig empfindet. Und ein großes Schiff irgendwie. Er hat ein Bild gemalt, wie die Mama Essen kocht. So typische Sachen, die ihm halt immer mal so begegnen. Jetzt aber nicht irgendwie, ich bin vom Teufel besessen und muss irgendwie ganz wilde Teufelsfratzen malen, das jetzt nicht. Okay, also es ist nichts, was mir auffällt so daran. Nö, das unterstreicht nur quasi wirklich, wie er so, wie so seine Welt, wie sie so gestrickt ja, ist. Ja, okay, wie sein Gemüt ist, okay. Mhm. Mhm. Gut, ja. In den Schubladen von Brigitte findest du auch allerlei Tand erstmal. Auch noch so ein paar Küchenkräuter, das ein oder andere Küchenutensil. Und dazwischen findest du einen Revolver. Oh, okay. Einfaches Modell, 6 Schuss. Ist der geladen? Willst du ihn rausnehmen? Ja. Du kannst auch dementsprechend einmal in die Patronenkammer soweit gucken. 6-Shooter und älteres Modell und die sind soweit leer. Okay. Sind da irgendwo Patronen? Müsstest du ein bisschen weiter, also in der Schublade nicht, ne? Okay. Ich suche weiter, also den Schreibtisch, ich würde mir alle Schubladen angucken. Okay. Und vor allem nach Patronenausschau halten. Das dauert einen kleinen Moment. Erbse, ich würde soweit von dir nochmal bitte eine Probe haben. Mhm. Und zwar, jetzt überlege ich, du sollst sie, sage ich mal, noch ein bisschen bei Stange halten. Also für ein normales Gespräch soweit und was du so an Themen jetzt hattest unmittelbar, hat das jetzt von der Zeit ohne Probleme gereicht. Jetzt ist allerdings die Frage, ob du sie jetzt noch ein bisschen bei der Stange halten kannst, weil du ja selber nicht weißt, wie lange jetzt wenn ja, ich einmal ich brauche. Möchte ihr anbieten, dass ich ihr helfe zu kochen. Oh. Okay, ich hätte gerne, das nimmt sie natürlich dann an und sagt, und wie weit sind Sie schon in der Kochkunst bewandert? Naja, ich bin halt Hausfrau. Hab ich jeden Tag für meinen Mann gekocht. Kohlrouladen? Ja, das kann ich gut. Das klingt eigentlich ganz gut. Nun, warum machen wir heute eigentlich nicht Kohlrouladen? Ja, nur zu, ich helfe den Kohl zu schneiden und zu waschen. Dann, jetzt muss ich mal auf den, greife mal ganz kurz seinen Charakterbogen an. Nein. einerseits wäre, Kochen als Skill gibt es ja soweit nicht. Doch, eigentlich schon, oder? Wie heißt das? Hauswirtschaft. Hauswirtschaft gab es doch. Oder? Bin ich gerade blind? Soll ich mitgucken? Auf dem Charakterbogen gibt es also das nicht. Hauswirtschaft gibt es nicht oder etwas in der Richtung. Nee, das gibt es nicht. Oh, ist ja doof. Das Einzige, was du machen könntest in irgendeiner Form, wäre vielleicht sowas wie Naturkunde, obwohl das schon sehr weit gegriffen ist. Dann machen wir es mal so. Du könntest es auch auf Bildung gehen, natürlich, oder so, ne? Ach, Bildung wäre, ja, das ist wahrscheinlich am ehesten noch, wenn wir dann einen Bildungswurf einfach dann machen. Oder? Das Bildung. Ja, dann mach mal ruhig einen Bildungswurf soweit. Und ich hätte, also einerseits, wenn du dir beim Kochen hilfst, einen Bildungswurf, und ich hätte noch gerne einen Überredenwurf, damit du sie ein bisschen in Plausch halten kannst, so ein bisschen. Damit sie halt nicht, wenn sie es anschalten, macht den Raum zu verlassen, dass du sie gleich so in ein enges Gespräch einwickeln kannst. Gut, dann würfel ich jetzt erst Bildung. Mit Spezialität auf Kohlrouladen? 93. Oh. Upsi. Das wird doch eher Lasagne. Ja. Den Kohlrouladen vegetarisch. Und überreden. Ja. 12, das hat gut geklappt. Okay. Im Laufe der Zeit, die Alma jetzt braucht, kriegst du soweit Brigitte in ein Gespräch immer wieder verwickelt, auch wenn sie gerade eben vielleicht irgendwie was holen möchte oder irgendwie was anstalten macht, du kriegst sie in ein enges Gespräch. Allerdings stellst du dich unglaublich stümperhaft an bei dem, was du tust, um ihr in der Küche zu helfen. Ich bin ja auch verletzt an der Schulter. Ja, aber das ist auch so, dass halt immer wieder so Sachen passieren, wo dann schon auch selbst Sean so ein bisschen guckt, so, was macht die denn da? Aber die Zeit kriegt soweit einmal zugewiesen, das ist okay. Und ja, einmal, du guckst halt überall mal rein. Und du findest seltsamerweise in der Anrichte von Sean findest du 3 von den Pistolenkugeln, die da reinpassen. Einfach so lose in einem Gewühl aus irgendwelchen Spielzeugen. Okay, die würde ich auf jeden Fall einstecken. Das kannst du soweit machen. Die Pistole würde ich zurücklegen. Okay. Bei Brigitte ansonsten findest du in ihren Sachen soweit keine Pistolenkugeln mehr. Nichts. Okay, ich finde auch sonst nichts Interessantes. Nö, es sind halt immer mal wieder, dass du auch da nochmal vermehrt mal Küchenkräuter und sowas anfindest. Okay. Also habe ich jetzt soweit alles durchsucht? Ja. Ich würde unter den Teppich gucken. Okay. Unter den Teppich findest du Wollmäuse. Okay. Also da ist nicht eine Luke drunter oder... Nein. Okay. Dann würde ich vielleicht, wenn es geht, allgemein nochmal auf Verborgenes erkennen würfeln, ob ich irgendwas übersehen habe. Also ich würde nochmal mich so im ganzen Raum umschauen, bevor ich rausgehe. Und würde einfach nochmal so den Blick schweifen lassen, zu überlegen, okay, habe ich wirklich alles angeguckt? Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich so noch eine Idee, wo ich vielleicht nochmal hinschaue? Okay, das kannst du ruhig soweit machen, eine Probe. Okay, ich habe es nicht geschafft. Ich habe 95 von 75. Oh nein. Denk mir, ich habe alles durchsucht. Ich habe alles gesehen. Ja, okay. Ja, dann kannst du den Raum soweit wieder verlassen. Okay, also ne, die Patronen, die ich gefunden habe, habe ich mitgenommen. Ja, kannst du die aufschreiben? Genau, dann würde ich in den Flur gehen und dann horchen, ob in der Küche noch ein Gespräch im Gange ist. Du hast die Tür gerade so hinter dir geschlossen und dann kommt schon ein Sean in den Flur, der von Gisela wohl nicht mehr ganz abgehalten werden konnte, wenn sie sich aufs Kochen und aufs Palavern konzentriert hat. Und Sean starrt dich einfach im Flur an. Okay, hat er gesehen, dass ich aus dem Zimmer kam? Nee, sieht nicht so leider aus. Okay. Hallo Sean. Hallo. Was macht ihr denn da in der Küche Schönes? Kochen. Und was kocht ihr? Mohlrouladen. Mohlrouladen? Oh, das ist mein Lieblingsessen. Deins auch? Ja. Wie geht's Mary? Mary schläft gerade. Ist Hugh bei ihr? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht genau. Soll ich mal nachgucken? Nein. Nein? Okay. Nein. Das ist ein böser Mann. Ja, das kann ich verstehen, dass du das glaubst. Der Mann wollte mich kaputt hauen. Ja, ich weiß. Das war nicht nett von ihm. Dabei habe ich gar nichts gemacht. Ich Mary weiß, dass ist, du nichts gemacht Mary hast. Mary hat geweint wegen mir, aber ich habe Mary nur gesagt, dass ich ihr helfen will. Und Mary hat gesagt, dass ihr keiner helfen kann. Bin ich jetzt schuld daran? Nein, du bist nicht schuld. Und ich weiß, dass du ihr helfen wolltest. Aber Hugh hat etwas falsch verstanden, weißt du? Er hat gedacht, dass du etwas gemacht hast, was Mary wehgetan hat. Dabei warst du es ja gar nicht. Er hat das falsch verstanden. Und deswegen war er ein bisschen außer sich und wusste nicht genau, was er tut. Es tut ihm sehr leid, dass er dir wehgetan hat. Und wann heiraten sie jetzt? Das weiß ich nicht. Also kann ich Mary nicht mehr heiraten? Das musst du Mary fragen. Oh. Ich denke, in den nächsten paar Tagen oder Wochen werden sie wahrscheinlich nicht heiraten. Kann ich dich sonst andernfalls heiraten? Das sehen wir dann. Ich soll in mein... Was sollst du? Ich soll jetzt in mein Zimmer und dort warten, denn Mama kocht gerade eben mit der Heldin gerade eben Mulroladen. Ah, und was machst du in deinem Zimmer immer so? Spielen. Und womit? Mit meinen Holzsoldaten und mit einem Ball und mit den Wollmäusen und mit den Sachen aus Mamas Schublade so. Okay. Ja, dann wünsche ich dir dabei viel Spaß. Dankeschön. Ich zeige dir gerne auch mal meine Holzsoldaten, wenn du möchtest. Oh mein Gott. Können wir das kann... ausschneiden noch? Da ist nichts Schmuddeliges dran gewesen. Klar, du kannst mir deine Spielsachen gerne zeigen. Aber jetzt gibt's gleich erstmal Mulroladen. Ich zeige dir die später. Doch. Ja, kein Problem. Okay. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen schon. Und er drückt sich so halb, also du bist ja wahrscheinlich nicht so dünn. Der Gang ist ja breit genug, er geht dann an hier vorbei, geht dann in sein Zimmer und schmeißt sich anscheinend voll auf sein Bett. Kriege ich das denn mit, dass Alma jetzt wieder... Ja, du hast das schon ein Gespräch aus dem Flur dann soweit mitbekommen. Ja. Okay. Weil das ist ja auch, Sean spricht ja auch nicht unbedingt leise. Okay. Was ist so, also auch inzwischen, natürlich kann auch Rachel sich dementsprechend jetzt, wenn sie runtergegangen ist, soweit wieder auf Alma treffen. Und Gisela, weiß ich nicht, ob du ihr vollends helfen willst. Ja, schlussendlich bist du wahrscheinlich eher eine Bürde als alles andere. Ich würde jetzt einfach mich aus der Situation stehen und sagen, oh, ich glaube, da hat mich jemand gerufen. Oh, hoch! Entschuldigung, Brigitte, aber ich muss da mal nachgucken. Ich glaube, es war Alma oder so. Ah ja, kein Problem, ich komme mir schon zurecht. Das war sehr nett. Ja, tschüss. Danke für die Hilfe. Okay. Ja, okay. Ich würde dann, wenn ich Gisela sehe, ihr so mit Gesten deuten, dass wir mal nach oben gehen sollten. Okay. Ist Rachel noch oben? Nee, ich bin eigentlich unten im Empfangsraum oder in diesem Dingsraum, Cocktailraum oder so. Okay, ich ist da ja die Bücher schon. Okay, oder ist da sonst jemand? Hendrik sagen, wie das zeitlich natürlich ist. Nee, ihr könntet euch jetzt mehr oder weniger schon auf dieser Treppe hoch, also davor, wo ihr, wenn ihr hochgehen wolltet, in dem Moment würde sie dann runterkommen. Ach, hey. Ich habe jetzt nur die Hälfte leider verstanden. Ihr könnt dementsprechend euch dann treffen, auf wenn ihr die Treppe hochgeht, dass Rachel gerade runterkommt. Ah ja, okay. Dann sehe ich die, ja. Okay, dann würde ich so nach oben deuten, dass wir nochmal nach oben gehen. Okay. Zusammen alle. Okay. Bevor ihr hochgeht, plärt ihr, und das hört ihr zum allerersten Mal in dem Haus, plärt eine Katze quasi vom Hintereingang in den Flur. Plärt laut. Ich würde mich sofort hinter den Beinen verstecken. Gisela, das ist doch nur eine kleine Katze. Katzen? Nein, ich kann nicht mit Katzen. Die soll wegbleiben. Warum schreit ich so? Bestimmt hat sie Hunger. Ich nähe mich der Katze mal. Ja, ich auch. Ich bleib ganz weit zurück. Okay. Ja, es ist. Versucht, so ein bisschen anzulocken. Anzulocken? Ach, die kommt sofort rüber. Ah, ja. Es ist eine getigerte Katze, die wohl auf dem Hof lebt. Und laut plärrt. Und, Ich fange wieder an, mir die Arme zu kratzen. Oh. Na, soll ich. Ich gehe mal in die Küche und schau mal, ob ich was zu essen für sie finde. Okay. Ja, ich würde an der Küchentür anklopfen. Ja. Ja, du kannst da einfach rein. Also an der Küchentür klopfen, das musst du nicht unbedingt. Kannst aber, ist natürlich höflich, aber kannst du auch. Ja, ich klopfe an. Okay, kannst aber auch, du hörst ja nichts, also kannst sofort reingehen dann. Ja, wenn dann niemand reagiert, dann gehe ich rein. Nö. Und Brigitte meint, ja, was kann ich tun? Da im Flur ist eine Katze. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, zufällig. Ja, ja, das ist die kleine Minka. Ja, ja. Die hat, glaube ich, Hunger. Kann ich ihr irgendwas geben? Oh, das verfressene Biest. Das haben wir doch vorhin erst gefüttert. Ah. Ja, aber sie... Ist die Schüssel schon wieder leer? Die ganze... Ja. Habt ihr nachgeguckt, ob die nicht, dass die jetzt bettelt und nachher... Nein, ich weiß nicht, wo ihre Schüssel steht. Nee, direkt hinten. Hinten raus. Ach so, okay. Dann schaue ich nach und wenn die Schüssel leer ist, ja. Dann würde ich... Geht kurz an so ein Stück Speck und schneidet so ein bisschen von diesem weißen Speckzeug irgendwie ab und packt ihr das so in die Hand, das Zeug, und meint dann, hier, dann gebt sie halt, aber schon ein bisschen seltsam. Normalerweise frisst sie nicht so viel, nachdem sie so alt geworden ist. Vielleicht ist eine andere Katze vorbeigekommen und hat ihr Essen geklaut. Möglich. Möglich, möglich. Ja, ich guck mal. Dankeschön. Ja, danke, danke. Dann muss ich es nicht tun, oder schauen. Ja, sehr gern. Ich mag Katzen. Okay. Ja, und die dann Katze plärrt immer noch an einer Tür. Ja, ich würde ihr den Speck so hinhalten, aber so, dass die ihn jetzt noch nicht nehmen kann, sondern nur so zeigen. Ja, und die folgt quasi dem Speck magisch angezogen. Wow, wow, wow. Ja, ich würde dann zu der Hintertür gehen, wo sie herkam, und nach ihrem Napf Ausschau halten. Ja, und der ist einerseits umgekippt und aber auch komplett trockengeleckt anscheinend. Okay. Das sieht nicht so aus, als wäre die Katze das gewesen. Ob das auch diese kleinen Viecher waren? Also überlege ich mir so. Ich sage es jetzt nicht laut, weil es ist niemand da, außer der Katze. So. War. Naja, und ja, Rachel. Achso, ist Rachel mir gefolgt? Ja, die ist ja nicht so weit weg, wenn er hinten raus ist. Dann würde ich Rachel mal deuten, dass sie mal vielleicht zu mir kommen soll. Ja, schau mal. Mach ich das? Schau mal, dieser Napf, der war vorhin angeblich noch voll. Sieht merkwürdig aus. Die Katze klärt weiter. Sehe ich an dem Napf, ich gucke ihn mir ganz genau an und nehme ihn mal auch in die Hand. Sehe ich irgendwelche komischen Kratzspuren, die nicht nach Katzenkratzspuren ausschauen? Das ist nein, es ist ein leerer Napf, der umgekippt wurde. Okay. Das ist seltsam natürlich. Vielleicht ist die Katze irgendwo gegengeknallt, würde ich denken, aber dann müsste es ja irgendwo auf dem Boden noch liegen. Oder Katze lassen. Wird schon ganz verrückt, weil sie endlich den Speck aus der Hand haben will. Ja, ich gebe ihr den Speck. Endlich! So, und sofort, als ob sie irgendwie den ganzen Tag nichts gefressen hätte, schlabbert sie diese weiße Speckschwarte, schlabbert sie aus dieser Schüssel. Ja, ich habe ihr das direkt gegeben. Achso, ja, okay. Gelegt. Okay. Sie kann auch damit, wahrscheinlich haut sie damit erstmal ab. Ja, die macht. Okay. Ich würde jetzt nach euch rufen. Also, ich sag nur noch vorher zu Rachel. Also, meine Theorie ist, dass diese Wesen hier am Haus waren. Und dass die vielleicht hier auch Unruhe stiften und Chaos verbreiten. Warum sollte die Katze, wenn sie das sonst auch nie macht, sie ist ja auch schon relativ alt, habe ich gerade erfahren, warum sollte sie ihren Napf so durch die Gegend schmeißen und ihr ganzes Essen dadurch verschütten? Also ihre Milch ist dann ja versickert und hat sie ja nichts mehr davon. Also ich wüsste nicht, warum die Katze das gemacht haben sollte. Ich denke auch, dass da die kleinen Wesen ihre Hand mit dem Spiel haben. Ja, hoffentlich tun sie der Katze nichts. Okay. Es ist so, dass Gisela ja noch auf der Treppe wartet. Und von oben geht eine Tür auf. Und herunter kommen, wollen wir gerade Hugh, Mary und Sir Charlton. Hugh und Sir Charlton haben soweit jeweils eine Tasche mit dabei. Mary hat sich soweit umgezogen, nachdem die Klamotten ja so dreckig waren, dass sie was anderes anzuziehen hat. Und ja, beide, alle drei machen wohl Anstalten, loszugehen und passen Gisela dann ab. Und ah, Gisela, seid ihr da? Wolltet ihr jetzt final auch mit? Ja, ja, wir kommen auf jeden Fall mit. Die beiden anderen sind gerade an der Hintertür. Warum? Bei der Katze. Ach ja, die Minka, das alte Biest. Ja, aber nun, sagen wir, das Auto müsste von Toni eigentlich vorgefahren sein. Seid ihr soweit bereit? Ja, ich schon, aber vielleicht könnt ihr die beiden ja holen. Ach, natürlich, natürlich. Jo und Mary, ihr geht schon mal bitte vor auf den Hof und wir, und pass auf, Mary, bitte mit den Stufen, ne? Dein Baby. Nicht das, also, seid vorsichtig nach der ganzen Anstrengung. Ich würde da jetzt mit rausgehen, mit den beiden. Okay. Und Sir Charlton spricht Rachel und Alma an und meint dann zu ihnen, so, wir könnten dann nun los, meine beiden Lieben. Seid ihr soweit? Ne? Ja, ist in Ordnung. Ich gucke mich gerade um, ob noch irgendwer anders außer Sir Charlton in der Nähe ist. Ja, unmittelbar jetzt nicht, nein. Die anderen gehen halt soweit gerade eben vor die Türe. Ja, ich deute auf den Napf von der Katze. Hat die Katze das schon mal gemacht, dass sie ihren Napf umgekippt und alles durch die Gegend geschmissen hat, was da drin lag? Ja, ja, die ist ein bisschen dumm, wisst ihr? Die ist so ein bisschen dumm und alt, die kann nicht mehr so gut gucken und so. Und okay. Ach, das kann mal ganz bestimmt mal passieren. Okay, sie hat wohl ihre Milch verschüttet, aber sie hat jetzt Speck bekommen, darüber freut sie sich. Na, wer würde sich darüber nicht freuen? Da haben Sie recht. Ja gut, von mir aus können wir ins Krankenhaus fahren. Gut, okay, dann kommt doch mal mit auf den Hof und wir schauen mal, wie weit Toni ist mit dem Auto und dass wir sie schnell ins Krankenhaus bringen. Mhm. Er setzt an soweit, zieht die Hintertüre dann auch wieder zu. So wie es sein soll. Nehmt euch soweit mit, dass ihr auf den Hof kommt. Und da warten Hugh und Mary auch schon. Genauso wie Gisela. Und warten da. Und Sir Charles meint so, wo ist denn Toni? Ich habe ihm doch aufgetragen, dass er mit dem Auto sofort hier vorne hinfahren soll, damit Mary nicht so weit laufen muss. Guckt so rüber an der Scheune zusätzlich angeschlossen. Ist so ein stand halt so das Auto drunter nur, das seine eigene, also das von Toni direkt, womit er euch damals auch abgeholt und irgendwie passiert da nichts. Okay. Und also wir sehen das Auto auch nicht. Das Auto seht ihr so weit entfernt. Ach so, aber Toni sehen wir nicht. Mhm. Okay. Nicht so, nee. Dann gehen wir zum Auto hin, oder? Okay. Ja. Wird aber Charlton schon auf dem Weg fluchen und sagen, ach, jetzt muss Mary auch noch den zusätzlichen Weg. Mary, wir müssen wirklich auf Nummer sicher gehen, dass dem kleinen Bub nichts passiert. Und sie nickt immer nur mal, ja, Vater, das wird bestimmt alles gut werden, wenn ich erstmal im Krankenhaus bin und mich etwas zur Ruhe legen kann und von hier wegkomme, so weit, dann glaube ich auch, dass es alles soweit besser wird. Und als ihr weiter das Auto ansteuert, seht ihr das, Toni so drinnen sitzt, allerdings, er hatte sich so irgendwie so ein bisschen wohl in dem Auto, das heißt, hingelegt, naja, in der Fahrerkabine halt so ein bisschen rübergelegt, dass man ihn nicht sofort gesehen hat. Jetzt richtet er sich soweit aber auf, haut einmal auf das Lenkrad und ruft dann aus der Fahrerkabine rüber. Ja, ich würde mal sagen, das gute Auto hat's gerissen. Was ist denn passiert? Springt nicht an. Das gute Ding springt nicht mehr an. Er steigt dann aus und geht so ein bisschen ums Auto rum. Reifen sind soweit in Ordnung. Guckt nach, legt sich dann mit seiner Kleidung auf den Boden und meint, ah, na super. Da hat irgendein Wiesel oder irgendwas, anscheinend irgendwas durchgebissen hier. Und jetzt liegt der ganze Inhalt, der eigentlich der durch die Schläuche soll, also jetzt unten im Boden. Na toll. Hä? Hat jemand mechanische Reparaturen von euch? Nein. Mist, okay. Ich kann es trotzdem versuchen, aber ich denke mal, dass Toni da besser Bescheid weiß. Ich versuch's auch einfach mal. Aber was wollt ihr denn jetzt machen? Naja, wollt ihr euch unter das Auto werfen und reparieren? Ja, aber vielleicht ich auf gar keinen Fall. Vielleicht fällt naja, also irgendwas ein. Dann macht Toni, also ich dachte, Toni macht vielleicht so die Motor auf und man kann sich mal so dahinstellen und mal so reingucken und sagen, aha. Und vielleicht fällt einem irgendwas auf. Ja, das, also du kannst schon, während er, sage ich mal, noch weiter an dem Auto entlang gucken. Also unten sind schon Leitungen kaputt und zerbissen irgendwie. Das ist auf jeden Fall schon so, dass da halt auch dementsprechend was ausgetreten ist. Wenn man sich unter das Auto, wenn man unter das Auto gucken würde, kann man das auch sehen. Es ist allerdings so, wenn er das aufmacht, die Motorhaube an sich aufmacht, scheint er jetzt nicht unmittelbar was zu sehen. Aber ihr könnt gerne per Sichtprüfung auch irgendwas von euch lassen und euer mechanisches Mechaniker-Laienwissen zum Besten geben, ja. Ich habe es nicht geschafft, ich habe keine Ahnung von Autos. Ja, dann sagst du wahrscheinlich, ja, der Keilriemen, ja, ja. Ja, ja. Ich also, Toni, ich habe das Gefühl, da sind Leitungen kaputt. Ha, das ist wirklich. Ich dachte, das Auto blutet. Na, gut. Ja, gut, dass ich es euch gesagt habe. Ja, dann, bitteschön. Nicht geschafft. Also wollt ihr mir jetzt alle erzählen, dass das Auto leckt? Nee, ich stehe da nur und habe gar keine Ahnung. Okay. Naja, Toni, ich als Frau, ich habe keine Ahnung von diesen Dingen. Naja, das stimmt wohl. Wenn mein Mann doch jetzt nur hier wäre. Ja, wenn er jetzt hier wäre. Aber wenn er nicht da ist, dann ist er wohl nicht da, also müssen wir uns jetzt woanderweitig behelfen. Gut. Entschuldigung, aber hast du gerade gesagt, wenn ein Mann doch hier wäre? Nein, mein Mann. Ach so, okay. Mein Mann. Das wäre aber nicht schlecht gewesen. Das hätte aber auch nicht bemerkt, davon mal abgesehen. Also es wäre ein lustiger Witz gewesen, trotz allem. Ich hätte meine Ehre gekränkt gefühlt und hätte nochmal alles gegeben. Er legt sich nochmal unter das Auto und lässt dann diverse Flüche entfahren. Und dann meinst du schalten. Also wirklich, Mary ist auch noch, ein junges Ding ist hier anwesend. Und dann meint, Entschuldigung, Sir Charlton, aber wenn Sie das sehen würden, wie das hier aussieht, das ist alles zerbissen und hier liegen die... Oh. Gibt es hier nicht eine Kutsche noch? Kutsche? Im Schuppen oder so. Dann müssen wir den Telefonapparat benutzen und jemanden anrufen. Zu wem sagst du das denn? Allgemein? Zu allen. Achso. Ja, ich gehe mal zum Haus und versuche das Telefon zu benutzen. Was hatten wir nicht sowieso gesagt, dass wir so ein Telegramm? Wir hatten doch gesagt, dass wir so eine Telegrammstation noch da hatten, oder nicht? Ja klar, ihr habt ja auch ein Telegramm gesendet bekommen, klar. Ach ja, dann. So eine Telegrammstation ist da. Von der Funktionsweise, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie eine Telegrammstation funktioniert, aber grundsätzlich muss ja auch dann von A nach B irgendwie eine Datenverbindung liegen, also per Kabel. Die geht auch am Weg entlang, soweit. Das habt ihr ja auch auf dem Weg dann soweit gesehen. Und du stehst vor diesem, das ist die Telegrammstation, ist quasi in dem Bibliothek-Arbeitszimmer, eine kleine Station. Und du kannst da soweit ein Telegramm absetzen, wenn du möchtest. Okay. Also wie gesagt, ein Telefon gibt es nicht. Mm-mm. Okay. Dann überlege ich gerade, ob da jetzt ein Arzt überhaupt kommen würde, wenn ich da ein Telegramm hinschicken würde zum Krankenhaus. Ja, ich dachte vielleicht an jemanden, der, also so ein Fahrer, so, weißt du, der uns abholt. Oh. Ach, du meinst ein Uber? Ja. Ah. Ja. Ich bestelle mir ein Uber, genau. Ein Kosolo-Uber. Nee, also, weiß ich nicht. Gibt es so ein generelles Ziel für Telegramme, wenn man einen Fahrer bestellen möchte? Also kannst so das Taxizentrale, du kannst das mal generell zur Stadt senden in dem Moment. Und dann würde sich, wenn du jetzt irgendwie da ist halt eine generelle Anlaufstelle und dementsprechend, wenn du sagst, du brauchst das oder das, würde jemand Bescheid gegeben bekommen und der würde dann dementsprechend, wenn du, weiß nicht, 5 Kilogramm Äpfel oder ein Arzt oder sonst irgendwas braucht, sich in Bewegung setzen, weil ja auch die Gernfalls dementsprechend auch immer bezahlen. wenn da jemand ich kommt. Ich würde was vorschlagen, und zwar würde ich vorschlagen, dass wir uns das ein etwas besseres Hotel aus der Stadt empfehlen lassen von einem der Mitglieder hier und bei diesem Hotel anfragen, ob ein Schiff für uns abholen könnte. Und Mary würde ich, also ich würde dann vielleicht in diesem Hotel auch bleiben, in der Nähe des Krankenhauses. Okay. Gut. Also sind es dann zwei Anfragen oder ist es nur diese Hotelanfrage? Nee. Nee, nur die Hotelanfrage, also dass wir da hinschreiben, wir möchten gern bei Ihnen ein Zimmer beziehen. Ist auch eine allgemeine, ist auch im Endeffekt eine allgemeine Anfrage, ihr könnt das dann, dann dotieren an Hotel, das läuft dann in eine zentrale Annahmestelle und dann wird dementsprechend einer Bescheid gegeben, dass er es dann machen soll. Okay, tipperst du soweit ein, dann ist das soweit, ja. Okay. Inzwischen wurde Mary auch wieder oben von Hugh ins Zimmer begleitet, weil das hier jetzt wohl unmittelbar nicht losgeht. Hugh scheint auch etwas frustriert, Mary scheint etwas beunruhigt auf den ersten Blick und zu Charlton und Tony ärgern sich eigentlich nur. Also in einem Wald wohnen hat er nicht nur Vorteile, sondern kommen halt irgendwelche Viecher und zerbeißen dir halt die Leitung. Falls Gisela jetzt keinen Einspruch hat, soweit würde sie auch dann zu den anderen aufschließen, zur Bibliothek. Also du wolltest jetzt irgendwas anderes machen. Nee, klar. Weil sonst dass du irgendwas noch suchen, untersuchen, irgendwas willst. Nee. Okay. Ja, dann steht ihr da zusammen und so schnell geht's wohl nicht weg. Kommt denn gar keine Antwort? Nein. Okay, wenn jetzt nach einer halben Stunde keine Antwort kommt, würde ich das schon bedenklich finden, oder nach einer Stunde, sagen wir mal. Wollt ihr einfach quasi eine Stunde abwarten? Ja, müssen wir. Ja, in der Stunde kommt keine Antwort soweit. Und wahrscheinlich brennt die Stadt. Nee, aber irgendwie scheint unser Telegramm nicht angekommen zu sein. Vielleicht ist die Leitung gekappt worden. Ja, ich würde mal der Leitung, diesem Kabel folgen, das muss ja da irgendwo lang gehen. Das verschwindet quasi in der Häuserwand und geht danach über einen Mast, sage ich mal, die Straße entlang Richtung Stadt. Mhm. Um das so mal. Kann man das irgendwie sehen, ob das beschädigt ist oder so? Also ich sag mal so, wenn du das jetzt rausverfolgst aus dem Haus heraus und dann du diesen Weg entlang guckst, da siehst du erstmal soweit keine Beschädigung irgendwie. Okay. Dann sollten wir vielleicht einfach hier alles sicher machen. Und alles, also ja, was bleibt uns jetzt anderes übrig? Wir müssen wohl hier bleiben. Ja, aber ich meine, was... wie lange sollen wir jetzt hier warten? Also, wie viele Tage sollen wir hier verbringen und wir wissen, wie wir diese Gefahr loswerden können? Ich frage, wie weit es zu Fuß ist. Wen? Sir Charlton. Sir Charlton triffst du jetzt unmittelbar nicht an, der kümmert sich gerade um Mary, aber wen du antriffst, ist zwischendurch im Haus, nachdem er das aufgegeben hat mit dem Auto, Tony Dix an. Ja, dann frage ich ihn mal, wie lange das dauert. Und Tony meint, nun, den Weg wollte er nicht wirklich gehen, vor allem, wenn es dann irgendwann dunkel wird oder das wollte er nicht wirklich machen. Da braucht er schon einige Stunden, zu Fuß, wohlgemerkt, es ist halt schon etwas abgeschieden hier, das Ganze. Aber ich hatte da so eine Idee. Eines der Pferde ist zumindest noch, musste ich nicht erschießen. Und wir könnten, also gut, ich würde vorschlagen, ich würde halt dementsprechend mich losmachen. Und habt ihr schon ein Telegramm abgeschickt? Ja, haben wir, aber ich hätte noch eine andere Idee. Ja. Wie wäre es denn, wenn du als starker Mann die Reifen deines Autos abnimmst und die auf die Reifen des anderen Autos ransetzt, die platt sind. Und dann hätten wir ein Auto, wo wir fahren können. Nun, an sich wäre das ja eine Idee, allerdings sind das zwei ganz unterschiedliche Modelle und deswegen passen auch nicht die Reifen drauf. Ein Ersatzreifen jeweils für das Auto hätte ich noch da, allerdings, Einer reicht ja nicht. Nein. Nun, und wenn wir mit einem platten Reifen runterfahren? Da könnt ihr so gleich zu Fuß gehen. Ja, dann reite du doch los, Toni. und komm so schnell wie möglich zurück also reite in die Stadt und sag Leuten, dass wir einen Fahrer brauchen, der uns abholt. Hm. So schnell wie möglich. Vielleicht bekomme ich ja auch einen etwas kleineren, so einen Personenbus oder dergleichen. Ganz egal, Hauptsache irgendwas, was fahren kann. Hm, das ist eine gute Idee. Nun, er guckt sich kurz um und schaut einmal in diesem Zimmer hängen halt so ein paar Geweihe und auch so ein paar alte einläufige Flinten soweit von Trenchalten und so. Und er meint dann, nimm vielleicht eins dieser Dinger noch mit auf dem Weg. Nur falls, ja, man weiß ja nie so genau. Ich werde mit Trenchalten kurz sprechen. Und was macht ihr denn in der Zeit eigentlich? Kohlrouladen essen. Hm. Das habe ich mir so jetzt nicht vorgestellt. Gut. Uns um Mary zu kümmern und zu schauen, dass wir ja dass für ihre Sicherheit sorgen. Ihre weiblichen Bedürfnisse stillen, die Schwangere zu haben. Hm. Hm. Na gut. Dann habt euch wohl. Ich werde Hilfe holen und müssen auch gleich nach einem Arzt und nach einem größeren Fahrzeug soweit verlangen, dass wir es soweit fertig machen. Das wird unter Umständen Sturgeon nicht so gefallen, dass wir dann schon wieder in die Stadt müssen und die Leute werden tuscheln, aber nun das Wohl des Kindes und auch der Mutter ist dann wohl darüber. Nun, ich mache mich los. Ja, gute Reise und nicht trödeln. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Nein. Ich werde mich soweit eilen. Reiten Sie vorsichtig. Und er macht sich dann schnell raus, greift sich noch eine von diesen Flinten und aber auch nur die Flinte, also anscheinend das andere Material, du kannst ja nicht einfach mit dem Ding so schießen, irgendein anderes Material wird er sich wahrscheinlich von woanders oder von Search halten. Und in der Zwischenzeit hört ihr irgendwann in der Zwischenzeit die Pferdegetrappel und wie wohl sich Tony Biggs aufmacht. Ja, so. wir sollten das Haus sichern, oder? Vielleicht ja, sollten wir Mary in ihrem Zimmer. Vielleicht sollten wir Mary in ihrem Zimmer einsperren. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Nachher finden diese Wesen trotzdem irgendeinen Weg, da reinzukommen. Und wenn wir uns mit ihr einsperren? Was meint ihr denn? Was meinst du denn mit einsperren? Wie genau stellst du dir das vor? Dass die Zimmertür zu schließen. Ja, gut. Naja, also damit zumindest nicht so jemand wie Brigitte reinkommen kann oder so. Wir wissen ja nicht, ob sie, was sie vorhat und was sie für ein Mensch ist. Okay, das können wir machen. Aber sie wird dann auch Fragen stellen irgendwann, also. Oder wir gehen nochmal zurück in den Wald. Und dann? An die Stelle. Mary meinte doch, dass da diese Lichtung war und dass sie da. Vielleicht finden wir da irgendwas. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee, aber ist es nicht schon dunkel jetzt langsam? Ich sag mal so, ihr hättet. Ja, ist jetzt die Frage. Also bestimmt noch so 2 Stunden, bis es wieder dunkel werden würde. Nach dem Ganzen. Aber so, ja, das um den Dreh. Ja gut, dann wäre auf jeden Fall mein Vorschlag, dass einer von uns bei Mary bleibt. Vielleicht du, Gisela, weil du eh nicht so gut laufen kannst im Moment. Mhm. Allerdings vertraut mir Mary nicht. Ja, ich werde ihr schon sagen, dass. Also, ich werde versuchen, ihr zu sagen, dass es schon wichtig ist, dass sie kooperativ ist. Sie hat ja Angst vor diesen Viechern. Ja, das stimmt. Ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Wenn du so einen Vorschlag hast, dann eben mal. Ja. Was sagst du denn, Rachel? Hast du irgendeine Idee? Sind wir jetzt alleine da oder sind da jetzt noch Leute drumherum? Also ihr sitzt bei euch ja noch da in Ruhe und könnt halt planen, was ihr jetzt wirklich machen wollt. Und ansonsten kümmern sich halt entweder die Leute um das Alltägliche oder oben um Mary, die halt eigentlich auch dachte, sie würde da mal wegkommen. Also das Erste, was ich den beiden sage, ist, ich traue Tony Hicks nicht. Wenn er alleine runterreitet, wissen wir nicht, was er wirklich runterreitet oder was er macht und wie auch immer. Und also ich will nicht behaupten, dass er was damit zu tun hat, aber ich kann es ja nicht ausschließen. Und ich finde das immer komisch, wenn eine Person alleine da runterreitet und wir vollkommen 100% nur ihn als Infoquelle haben, was da so ist. Ja? Das ist ein bisschen doof. Also mir wäre es am liebsten, wenn wir es irgendwie anders regeln können, aber ich glaube, da sind alle Türen soweit zu. Ja. Wir sollten vielleicht das auch so machen, dass Mary nicht alleine schläft. Ja, auf jeden Fall.